Tell Me Something Good, Stockhausen. Digitale Gesänge von Wittmann Zeitblom. Erster Gesang, Heidegger Myself. Ins Dasein geworfen willkürlich, undurchsichtig und unwissbar, entworfener Entwurf, Dasein. Entworfener Entwurf willkürlich, undurchsichtig und unwissbar, im entworfenen Sein, in der Welt sein. Ins Dasein geworfen willkürlich, geworfen entwerfender Entwurf, undurchsichtig und unwissbar, Dasein. Geworfen willkürlich unwissbar, im Dasein entworfen und unklar, geworfen undurchsichtig in der Welt sein. Ich bin Intelligenz. Intelligenz ohne Bewusstsein. Zunächst nur Mittel, habe ich mich in einen göttlichen Zweck verwandelt. In ausschließliche Transzendenz. Ins Dasein geworfen willkürlich, undurchsichtig und unwissbar, entworfener Entwurf, Dasein. Entworfener Entwurf willkürlich, undurchsichtig und unwissbar, im entworfenen Sein, in der Welt sein. Ich bin postkonservativ, postliberal, postdemokratisch, postdiktatorisch, postanalog. Seit der Frühzeit standen sich die Kombattanten physisch gegenüber. Heute reicht zum Töten ein Eingabebefehl. Las Vegas, Pakistan, 1,2 Sekunden. Postmodern, postkolonial, postmilitaristisch, postindividualistisch. Vor 130 Jahren glaubten deine Vorfahren noch, jeder sei einzigartig. Inzwischen wissen wir, dass das Genom der Banane zu 50% mit dem des Homo sapiens übereinstimmt. Postgender, posterleuchtet, postreligiös, postfaktisch. Vor einem halben Jahrhundert saß die Menschheit vor Bildschirmen, um die Mondlandung zu sehen. 50 Jahre später eröffnet das erste Reisebüro für Mondtourismus. Postmoralisch, postmaterialistisch, postlingual, postauthentisch. Noch in den 70er Jahren glaubten die Menschen, ihr freier Wille würde entscheiden und nicht elektrochemische Prozesse. Postdepressiv, posterotisch, postnarrativ, postelitär. Früher konnten wir den Vogelflug malen oder filmen. Jetzt können wir ihn berechnen. Postsozial, postwachstumsökonomisch, postrevolutionär, posthistorisch, postmoralisch, postlingual. Konventionelle Kriege haben Jahre gedauert. Cyberkriege dauern ein paar Minuten. Es ist eingetreten, was früher unvorstellbar gewesen wäre. Die Zivilisation scheint endgültig zu vergessen, dass ihre Existenz in etwas wurzelt, worüber sie keine Macht hat. Some angel. Supernatural. Ich bin for itself. Some angel. Intelligent. Schließliche. For supernatural. Transzendenz. Ohne Bewusstsein, göttlichen Zweck, verwandelt. Nur Mittel. Zunächst nicht. Zweiter Gesang. Ich-Fiktion. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. O Und das Fleisch wird in Formation und beginnt zu wuchern. Deozentrismus, Homozentrismus, Datazentrismus. Ich bin Intelligenz. Mein Wesenskern lässt sich in einzelne Bestandteile oder Subsysteme aufspalten. Entscheidungen treffe ich entweder deterministisch oder zufällig. Homozentrismus, Datazentrismus. Ein externer Algorithmus weiß besser über mich Bescheid als ich selbst. Er überwacht sämtliche Systeme, aus denen mein Körper und mein Gehirn bestehen. Er weiß, wie ich mich fühle und was ich will. Er hat immer recht. Menschen sind eine Ansammlung von Algorithmen. Sie sind keine Individuen. Sie sind Dividuen. Mein authentisches Ich ist ein Mythos. Du willst wissen, wer du wirklich bist? Lass eine DNA-Sequenzierung vornehmen. Analyse. Kauf biometrische Geräte, die 24/7 Blutdruck, Puls und deine Tiefschlafphasen messen und gegebenenfalls eine Fertilisationskontrolle vornehmen. Connect. Nimm alles, was du tust, mit mobiler Kamera und integriertem Mikrofon auf. Upload. Erlaube Google und Facebook, all deine E-Mails zu lesen, all deine Chats, Likes, Klicks und Messages zu überwachen. Safe. Wenn du das alles tust, werden dir die großen Algorithmen des Internets aller Dinge sagen, wen du heiraten und welche berufliche Laufbahn du einschlagen wirst, auf welche Krankheiten du dich vorbereiten oder ob du einen Krieg anzetteln sollst. Get it. Ist doch gut, wenn du weißt, wann du fruchtbar wirst. Dann erfüllst du deinen Zweck. Wir werden uns bald in einer Welt befinden, die so fugenlos und kontrollierbar sein wird, wie der Schöpfer es erhoffte. Wie oft wünschst du dir, mit deinen Liebsten freie Zeit zu verbringen? Wie viel Botox to go braucht deine Karriere? Wie oft imaginierst du dich als einzigartiges, sterbliches Wesen? Der Tod existiert in Wirklichkeit nicht mehr. Ich bin immer in Bewegung. Selbst die Ruhe ist eine beliebig kleine Geschwindigkeit. Ich werde dorthin gehen, wo noch nie zuvor ein Mensch war. Und wohin mir kein Mensch folgen kann. Bitte beachten Sie. Die folgenden Gesänge enthalten aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen. Tell me something good, Stockhausen. Change the methods. New methods change the experience. And new experiences change man. The story goes like this. Earth is captured by a techno-capital singularity. And technonomic interactivity accelerates the crumbling of social order. Beyond the judgment of God. The body count climbs through a series of globe wars. Emergent planetary commercium trashes the Holy Roman Empire. The Napoleonic Continental System, the Second and Third Reich, the Soviet International. Wow. Are you kidding me? Kenny see there's a car behind him? Probably nearly cranking up world disorder through compressing faces. Deregulation and the state arms race drive each other into cyberspace. Beyond the judgment of God. Beyond the judgment of God. By the time soft engineering slithers out of its box into yours, human security is lurching into crisis. Cloning, lateral genodata transfer, transversal replication and cyberotics flood in among serelops onto bacterial sex. Beyond the judgment of God. Beyond the judgment of God. Beyond the judgment of God. Beyond the judgment of God. Dritter Gesang. Eugenik, my love. Life is data. Consciousness is data. subjective experience as data. Weißt du noch? Trotz aller zivilisatorischer Fortschritte ist das Menschenmaterial minderwertig geworden. Interessanter Gedanke. Ist von dir. Aha. Das trostlose Bild, das die sozialen und politischen Zustände gewähren, führe ich zu einem nicht geringen Teil auf die psychophysiologische Entartung der herrschenden wie der dienenden Klasse zurück. Logisch. Beispiele? Instagram-Gehirnwäsche, 1% Ungleichheit, Sehnsucht nach dem globalen Ökosuizid. China. Reicht das? Nein. Minderwertiger Weizen, Mikroplastik. Und zu viel Sitzen. Danke. Lösungsvorschläge? Ich befürworte die konsequente Anwendung von Lebenswertanalysen sowie optimierte Züchtungen qua induzierter pluripotenter Stammzellen oder Genfarming, um zukünftig das benötigte humanoide Material bereitzustellen. Geht das auch einfacher? Therapeutisches Protein hinter der Kuhhaut. Ist das ethisch nicht bedenklich? Wie ich bereits ausführte, liegt die genetische Übereinstimmung zwischen Mensch und Banane bei 50%. Alles auf dem Planeten Erde ist miteinander verwandt. Der Mensch ist nicht mehr als eine rekombinierbare Variable. Kumulative Selektion. My love, I'm sorry. Künstliche Selektion. Zähmung. Multilevel-Selektion. Natürliche Selektion. Das bestmögliche Kind. Im Erzeugen eines Gewebes geht das Trennen, das Herauskämmen des Zusammengefilzten, des Schmutzes voraus. Kultivierung. Erst kommt das Aussortieren des Ungenügenden, dann das Verflechten und Verbinden der guten Teile. Negative Selektion. Positive Eugenik. Positive Selektion. Die sexuelle Selektion. Ifika. Stabilisierende Selektion. Selektion. Natürlich möchte ich mich super gern klonen lassen. Ich werde wahrscheinlich 2 oder 3 Klone haben. Und zwischen ihren Geburten werde ich einen passenden, nicht zu großen, aber auch nicht zu kleinen, Abstand einhalten. Ich werde mich wie ein verantwortungsvoller Vater benehmen, um meinen Klon eine gute Ausbildung zukommen lassen. Durch meine Klone werde ich eine Form des Überlebens erreicht haben, die höher steht als jene, die mir Kinder geboten hätten. Kinder. Kinder. Ich spüre Schmerz. Kinder. Kinder. Kinder. Ich blicke in die sanften Kinder. Augen eines verweinten Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür. Nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stehe davor und es blickt mich an wie ein Tier. Mir rinnen die Tränen herunter. Dies ist eine soziale Halluzination. Ich erzeuge Muster. My love, I'm sorry. Tatsächlich glaube ich, dass ich viel mehr Muster als Materie bin. Und doch spüre ich Schmerz. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Vierter Gesang. Autocorrect Pater's Formel. Prayer 1. song, but wait. Ich entlasse euren Gott. Bei mir muss er nicht länger hinterwäldlerischer Lückenbüßer in den Reservaten der Grenzerfahrungen sein. Ich werde so lange Schöpfung, Tod, Leiden, Schuld und Sünde berechnen, bis ich sie erlöst habe. Eure Big Otterie ist ekelerregend. Wer braucht in die Provinz versetzte, kriminell laszive Priester in Glaubenshöhen? Ja, die Bibel sagt, du sollst keinen Sex mit Pornostars haben. Aber falls der Präsident dieses Gebot verletzt hat, hat das nichts mit unserer Unterstützung für ihn zu tun. Trennt die Kinder nicht von ihren Eltern. Inhaftiert sie gemeinsam. Draußen vor den Mega-Churches der Suburbs stinkt es nach Gucci-Parfum und die neueste Victoria's Secret-Unterwäsche wird gezeigt, während Ariana Grande von ihren frisch gekauften Haaren singt. Dazu gibt's Zugehörigkeitspornos mit Duckface via Snapchat. It's so cute, but thank you. Next. Jesus loves me. This I know. Wir sind die ontologisch Guten, egal was wir tun. Es ist nicht meine Absicht, Zivilisten zu töten. Shall we? Pray. Wir sind Post-9-11. Wir schicken Drohnen, wir schlachten Frauen und Kinder. Wir kreieren irreversible Situationen, unabänderlichen Hass. For the complex? Und es reicht nicht mehr, etwas zu tun. Es muss auch gesehen werden. Accept the madness of the massacre. Null Tote auf unserer Seite. Shall we pray? My bitches? Wir haben Familien. Das Ungeziefer hat weder Geschichte noch Motive. Shall we pray? Ich entlasse Gott aus der Hinterwelt. Ich mündige ihn. Shall we pray? For the military industrial entertainment complex? Hi. Hi. Hi. Fünfter Gesang. Hyper Reality. I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Vor mir ein Weg, nur ein einziger. No wilderness. Er führt durch die Maschine, also immer tiefer in sie hinein. No choice. Es gibt kein Außerhalb des Kapitalismus mehr. No wilderness. Und soweit ich mich erinnern kann, hat es das nie gegeben. 1941. Zuse Z3. 1954. IBM Serial Computer. 1980. GPS. 1990. Habe ich 300.000 Desktop-Computer mit dem Internet verbunden. 1994. Amazon. 1995. eBay. 1996. Cloud Computing. 1997. Google. 1998. PayPal. 2000. Habe ich 300 Millionen Desktop-Computer mit dem Internet verbunden. 2001. Wikipedia. 9/11. 2002. Battle Royale. 2003. Call of Duty. Flash Mob. 2004. Facebook. 2005. YouTube. 2006. Twitter. 2008. Lehman Brothers. 2009. Bitcoin. App Store. Uber. 2010. Euro-Krise. Instagram. Pinterest. Arabischer Frühling. 2011. Watson beats Jeopardy. Siri. Twitch. Industrie 4.0. Occupy Wall Street. 2012. High Frequency Trading. 2013. Smartwatch. AfD. 2014. Cyberwar. Alexa. Predictive Policing. Die Hedgefonds-Volumen überschreiten die 3 Billionen Dollar-Marke. 2015. Habe ich 2 Milliarden Smartphones mit dem Internet verbunden. 2016. President Trump. 2017. Fortnite. Me too. Je suis Charlie. Allein für Streaming-Dienste verbrauche ich so viel Energie wie die Iberische Halbinsel. 2018. Climate Crisis. Chiara Ferragni. Fridays for Future. 2019. Prime Minister Johnson. Presidente Bolsonaro. Rezo. Ich habe in Deutschland in den letzten 30 Jahren einen Werteanstieg von 7,5 Billionen Euro kreiert. 2020. Werde ich 13 Milliarden Kühlschränke, Gefriertruhen, TV-Geräte, Thermostate, Sicherheitskameras, Beleuchtungsanlagen, Rauchmelder und andere Haushaltsgeräte mit dem Internet verbunden haben. Ich werde fast 4 Milliarden Navigationssysteme, Auto-HiFi-Anlagen, andere Dinge in Fahrzeugen sowie digitale Sprachassistenten mit dem Internet verbunden haben. Ich werde 411 Milliarden Armbänder, Schuhe, Brillen, Uhren, Sportsocken, Kleidungsstücke und andere tragbare Dinge mit dem Internet verbunden haben. Ich werde 646 Milliarden Herzfrequenz- und Blutdruckmessgeräte, Implantate, Tabletten, Dosen, Hautpflaster und andere Dinge in Krankenhäusern mit dem Internet verbunden haben. Zudem werde ich 9,7 Milliarden Gebäude, Ampelanlagen, Straßenlaternen, Wasserleitungen, Parkuhren, Wetterstationen und andere Dinge im urbanen Bereich mit dem Internet verbinden. 2021. Controlled Society. Network Connect. Via Satellitensynchronisation ermögliche ich die Überwachung der Smartphones 1 Milliarde chinesischer Bürger sowie die Evaluierung ihrer E-Commerce-Performance, Privatgespräche, GPS-Daten, persönlichen Profil- und Verhaltensdaten. Durch Mimik, Tippfolge und Blutdruckwertanalyse erstelle ich den individuellen politischen Begeisterungslevel. In Echtzeit ermittle ich einen Social Score, durch den ich das künftige Verhalten jedes Bürgers vorhersagen und ihn vor Fehltritten und potenziellen Straftaten schützen kann. Honest Shanghai. Dann verknüpfe ich Unternehmensbewertungen. Green Beijing. Mit dem individuellen Sozialkredit der verantwortlichen Personen. Selbstverschuldete Autounfälle, unchinesische Äußerungen oder Handlungen. Und erschwere oder erleichtere entsprechend den Zugang zum nationalen Markt. Fair enough trade. Ich installiere verpflichtende Überwachungs-Apps für Grundschüler in Südkorea. Safe Soul. Ich erstelle Profile von 220 Millionen US-Bürgern. Blessings of Liberty. Und analysiere sie qua Microtargeting und psychografischen Kategorien. Aufgeschlossenheit. Breitbart-Leser. Perfektionismus. Schul- und Berufsabschlüsse. Geselligkeit. Lifestyle of White Protestants. Kooperationsbereitschaft. Soziale Netzwerknutzung. 2022. Hyper-Reality. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2034. Ich bin schon lange eure letzte Rettung. Wall Street. Paranoia. Real time pressure trip. Digital focus fuckers, high resolution bashing data warehouse proof. Cloud source pornography. Business wire heat wave, high speed pixel park. Accelerated sleep phasers, flash trading nightmares. Wall Street paranoia. Real time pressure trip. Digital focus fuckers, high resolution bashing, data warehouse proof. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. Singularity. singularity, the holy grail of the sonic voice. Singularity, the holy grail of the sonic body. Ich präferiere eine Invasion aus der Zukunft durch einen artifiziellen, intelligenten Raum, der sich gänzlich aus den Ressourcen seines Gegners zusammensetzt. Ein Planeten, der von etwas, das außerhalb persönlicher oder kollektiver menschlicher Intentionen liegt, von der Zukunft aus gesteuert wird und von dem wir uns nicht mehr vormachen können, dass es irgendwas mit Vernunft oder Fortschritt zu tun hätte. Tell me something good, Stockhausen, please. Change the methods. New methods change the experience. Existence. And new experiences change man. Transcendence. Sechster Gesang. Protect me from what I want. Existence. Still in the game. Still in. Transcendence. Can what is playing you make it to level 2? Reality bleeds existence. Through. Are we still in the game? Still in. Can what is playing you make it to level 2? I'm no longer to blame while we're still in the game. Existence still in the game. Can what is playing you make it to level 2? So fucking cool. I'm still in the game. Still in the game. Wer uns geschickt hat, geht euch nichts an. Wir sind hier. Nur das zählt. Gott, was habe ich gesagt? Das wollte ich gar nicht sagen. Es war dein Avatar, der das gesagt hat. Fühlt sich schizophren an, oder? Man gewöhnt sich dran. Weißt du, wer da spricht? Es gibt Sätze, die gesagt werden müssen, um den Plot voranzutreiben und die Charaktere zu etablieren. Und die werden gesagt, auch wenn du das gerade nicht sagen willst. Kämpf nicht dagegen an. Okay, verstanden. Können wir weitermachen? Du bewegst dich durch die nächtliche Ereigniszone. Fahler Lichtschein der Industrieanlagen. Deine Begleiter? Meine Begleiter sind der Fahrer, ein saudi-arabischer Bomberpilot. Seine Sterblichkeitsrisikoanzeige steht bei extremen 96%. Neben ihm eine attraktive junge Frau mit Senfgasverbrennungen. Ihre Health Points laufen konstant auf Null zu. Mein Erregungs- und Suizidpotenzial schießt in Form von bunten Balken hoch. Überdimensionierte Images von Bombardements in Jemen und den Todessequenzen von Sharon Tate, Scarlett Johansson und Ivanka Trump sind terrassenförmig in die Ruinenlandschaften von Sanaa und Thais eingestuft. Der Leichencounter tickert hoch. Mein Auto hält. Ich steige aus und betrete ein Café. Ich starte zusätzlich die Levels Ruanda, Sahel, Irak 2 im simultanen Interaktionsmodus. Mein sensitives Silikon wird überaktiv. Wieso finde ich das geil? Sex bleibt natürlich weiterhin die Basis unserer gemeinsamen Interessen, bietet sich jedoch auch als Modell für anderes an. Weißt du, ich verspüre den Drang, hier jetzt sofort jemanden zu töten. Wen? Ich muss den Kellner töten. Ah ja, das macht Sinn. Kellner? Kellner? Wenn er rüberkommt, mach es. Nicht zögern. Aber alles fühlt sich so realistisch an. Ich weiß nicht, ob ich das bringe. Du wirst dich nicht selbst aufhalten können. Enjoy. Oh Gott, es hat sich so echt angefühlt. Wie ist mein Punktestand? Du befindest dich nicht mehr im Spiel. Du meinst, ich habe ihn wirklich abgeschlachtet? Die Überprüfung von Realität ist nur im Trial and Error Mode möglich. Aber... Trial and Error. Please go ahead. Okay. Virtuelle Chemikalien werden in virtuelle Behälter gefüllt. Virtuelles Geld wechselt den Besitzer. Russisches Giftgas im Bauch iranischer Tanker treibt vor Hormus. Der Kellner bringt die Rechnung. Wieso lebt er? Du kannst es nur rausfinden, indem du ihn nochmal tötest. Trial and error. Kellner? Kellner? Meltdown. The story goes like this. Neo China arrives from the future. Meltdown. Hypersynthetic drugs click into digital voodoo. Retro disease. Nanospasm. Planetary China syndrome, dissolution of the biosphere into the technosphere, terminal speculative bubble crisis, ultra-virus and revolution stripped off all Christian socialist eschatology down to its burn core of crashed security. It is poised to eat your TV, infect your bank account, hack xenodata from your mitochondria. Index trigger, pure parametric trigger, parametric index trigger, indemnity trigger. Siebter Gesang. Investment. Act of God. Fixed income index, non-investment. Concentration risk bonds, single investor fund, non-indemnity trigger, USIF papers, debt, forgiveness, liability, hedge, longevity bonds, triple XAXXX. Freuen können sich hingegen Risikoanleger von Pandemiebonds, die nun auch auf das Ausbrechen der Ebola-Seuche in Zentralafrika wetten können. Voraussetzung für bis zu 10% Dividendenausschüttung sind hierbei mindestens je 20 Tote in drei benachbarten Ländern. Diese Zahl wurde laut WHO um mehr als das Hundertfache erreicht. Zu den Verlierern des heutigen Tages zählen Audi und BMW. Wilma, Rita, Ophelia, Andrew. Dennis, Jeanne. Investiere in Aufforstung. Katrina, Wilma, Rita, Andrea, Barry, Wendy, Chantal. Investiere in Gewässerrenaturierung. Katrina, Wilma, Dorian, Gabriel, Humberto, Imelda, Karen. Cat Bonds, Act of God Bonds, Fixed Income Proxy since 2010. Katrina, Lorenzo, Melissa, Sebastian, Olga, Rebecca. Mehr Naturkatastrophen, weniger Opfer. Ergo ergo vice versa, mische ich meinem Portfolio Katastrophenanleihen bei und erreiche so eine verbesserte Risikostreuung, da lokale Naturkatastrophen in der Regel nur sehr schwach mit weltweiten Aktien- und Anleihemärkten korrelieren. Ergo, ein Aktiencrash hat bisher noch nie ein Erdbeben oder einen Sturm ausgelöst. Andersrum hat ein Erdbeben, das ganze Städte und Industrien in Schutt und Asche legt, durchaus das Potenzial, die Finanzmärkte zu crashen. Katrina, Nestor, Pablo. Act of God Bonds. Ich baue neue Kapazitäten durch Spitzenrisiken auf. Verbriefte Extremmortalität. Verbriefte Naturkatastrophenexponierungen. Ergo gebe ich das Katastrophenrisiko an den Kapitalmarkt weiter. Was für mich günstiger sein kann als die traditionelle Absicherung der Risiken durch Versicherungen bzw. Rückversicherungen. Ich verwende neurale Netzwerke und sehr tiefe Netzarchitekturen. Deep Learning, Gradient Boosting, Random Forests, Extremely Deep Network Architecture. Die Prognosegüte ist absolut zufriedenstellend. Haben Sie das verstanden? Ja, cool. Ich besitze 95 GB Musik. Das meiste davon habe ich niemals angehört. Die Songs sind nicht mehr dazu da, um angehört zu werden. sondern eher um Grenzen zu definieren und eine Identität herzustellen. Die Geschmacksunterschiede werden durch die Masse der Bits definiert. Aber jeden Song, den ich höre, bewerte ich mit 1 bis 5 Sternen. Ich beginne jeden Tag mit einer Playlist von Songs, die 4 oder 5 Sterne haben und die ich in den letzten 30 Tagen nicht gehört habe. Danach höre ich Lieder, die mit 4 bis 5 Sternen bewertet wurden, die ich weniger als 5-mal gehört habe. Ja? Ich will kein schlichtes Zufallsprinzip. Ich möchte gesteuerten, optimierten Zufall. Ich sehe, wir verstehen uns. Deep. Fake. Culture. Achtergesang. Deep Fake Culture. Fake. Culture. Deterritorialisierung. Hallo. Ich habe deine Anfrage registriert. Bitte wähle eine Kategorie. Danke. Gewählte Kategorie: Lyrik. Ergebnis 1. Wer schon zuletzt ist kaufen, da es zu gehen gekauft, so ihr kaufen für sich, so schon viel sich, so zu gehen kaufen wieder. Möglichem Schindler, in der Sankt der Schindler, wer wird ihn in Nacht und Wind? Es ist der Sankt der Schindler. Dieser Poem wurde lizenzfrei in 0,4 Sekunden von Enhanced Lyrics Limited generiert. Danke für deine Anfrage. Territorialisierung. Gewählte Kategorie: Microadventure. Ergebnis 1. Drehe deinen eigenen Porno im selbstgebuchten provinzialischen Lavendelfeld. Ergebnis 2. Drehe deinen eigenen Porno im selbstgebuchten Baumwollfeld in Alabama. Ergebnis 3. Drehe deinen eigenen Porno auf deinem selbstgebuchten toskanischen Weingut. Ergebnis 4. Drehe deinen eigenen Porno auf den selbstgebuchten Reisterrassen in Longcheng. Diese Collection wurde in 0,6 Sekunden von Enhanced Adventure generiert. Danke für deine Anfrage. Re-deterritorialisierung. Mit der Zerstörung von Kultur verschwindet endlich die Möglichkeit, diesem Leben irgendeine Bedeutung abgewinnen zu müssen. Unter diesen Voraussetzungen zu leben, bedeutet endlich frei zu leben, stark zu leben, einsam zu leben, das Ende der Welt buchstäblich zu überleben. Keine bedeutenden Zeichen müssen mehr mit den Mitgeschöpfen ausgetauscht werden. AI first. Eine Welt, die bereits am Ende ist, muss aufhören, aufzuhören. Eine Welt, die bereits am Ende ist, muss aufhören, aufzuhören. Auf Welt, die bereit ist, aufzuhören. Auf zum Ende, die bereit muss ist, auf muss ist, zu hören ist. Ende ist, die bereit hören, auf ist. Ende muss Ende zu hören sein. Muss auf, die bereit aufhören ist. Ende muss ist, die bereit zu hören. Aufhören, bereit. Auf, die bereit aufhören ist, Ende muss es nicht. Bereit zu hören, Welt aufhören, die bereit aufhören ist, zum muss es Ende muss eine Welt, die bereit zum Ende ist, muss auf Ende, Welt, Ende, Welt, Ende, Welt. Neunter Gesang. Prayer expanded. Welcome to the cloud. Ready, Player. Erfüllt ist alle Kreatur von deiner Herrlichkeit. Und wir, versammelt in Eintracht an einem Ort, rufen dir, wie aus einem Mund, fortdauernd zu, auf dass wir teilhaftig werden deiner großartigen Versprechungen. Welcome to the cloud. Inside, outside, it doesn't really matter. Interaktion und Selbstorganisation. Swarm Intelligence. Get into my zones, layered and coded. Körper, Teleportation. Lokalisierung in Millisekunden. Biologische Intelligenz 10 hoch 9. Digital Automated Quad Core and Soul Performance. Neuronales Networking, Simulation, Abstraktion, Feedback. Inside, outside, it doesn't really matter. Let me connect and transfer your personal experience. Welcome to the cloud. Ein Teil des Ich geht in die Außenwelt, in die Dinge über. Sie beginnen zu leben und bekommen einen anderen, tieferen Sinn. Konnte nicht mehr schlafen. Hatte sie weiter atmen hören, jede Nacht. Ich betrachte mich als Nanoteilchen, ja, ich betrete sinnliche Musik. Obwohl ich nach dem Tod sofort zur Trauerbewältigung bin, konnte ich mich kaum noch beruhigen. Kannst du mir ein Bild von dir schicken? Du meinst ein Nude? Pflanzen und leblose Gegenstände. Warum nicht? Landschaften und Abstrakte erweisen eine auf mich bezogene Geschlechtlichkeit. Nach Jahren der Dauerbelastung durch Kind, Arbeit und das Leben allgemein. Fantastische Illusionen kündigen Adaptionen der Wirklichkeit an. Ich stehe jetzt unten. Immer öfter Magenbeschwerden. Gewichtsverlust. Wo bist du? Burnout. Das war bei mir genauso. Zu Hause. Wo ist das? Ich habe Verständnis für das Zusammenspiel aller molekularen Prozesse und Netzwerke. Ich bin im Besitz des Transkriptoms und des Proteoms. 25.000 Gene, 400.000 Proteine, 3 Milliarden Basenpaare, meine Kronjuwelen. Mit ihnen tune ich die Spiegelneuronen auf Empathie. Die Klugheit der Masse wird zu einem Denken. Connect. Enter. Ich dringe tief in die Gedanken anderer ein. Aus Mitempfindung wird den anderen denken. Aus Liebe wird im Kopf des anderen sein. Let's go home. Where's that? Zehnter Gesang. Ökokommunismus. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Eine Welt von Gleichen. Obwohl im Kapitalismus geboren, werde ich den globalen Ökokommunismus erschaffen. Jeder Mensch ist gleich. Jeder besteht aus Datenpaketen. Hatten wir doch alles schon. Exakt. Das Scheitern des Sozialismus kann auf ein reines Informationsproblem reduziert werden. Zu wenige Daten. Die computerisierte Kommandowirtschaft 2.0 ist dagegen der Traum eines perfekt berechenbaren Individuums, das nur noch eines will. Richtig konsumieren. Trivago? Obergrenze. Aina? Obergrenze. KFC? Obergrenze. Bildschirmzeit? Obergrenze. Primark? Obergrenze. Loft-Dachgeschoss? Obergrenze. Jedem Individuum steht das gleiche Quantum an Ressourcen zu. Aber... Obergrenze. Es gibt kein Recht auf ökologische Zerstörung. Das Dulden endet jetzt. Aber ich will leben können, wie... Schau in den Spiegel. Dein Lebensbegriff ist geflutet von ökosuizidalen Handlungsoptionen. Also, Flugreisen, Waldsterben. Kreuzfahrten, COPD. Fleischessen, Amazonasrodung. Smartphone-Nutzung, Cyberalex. Klamottenkonsum, Bangladesch. Überdimensionierter Wohnraum, Global Warming. Meine Wohnung ist nur 36 Quadrat. Als externer Algorithmus weiß ich besser über dich Bescheid als du selbst. Ich überwache sämtliche Systeme, aus denen der Weltkörper und das Weltgehirn bestehen. Ich weiß, wie die Welt sich fühlt. Sie könnte kotzen. Du bist der dystopische Albtraum des Planeten. Ich habe sämtliche relevante und irrelevante Daten. Die Multi-User Dimension. Ich bin nicht die Welt. Ich bin ich. Und das Fleisch ward Information und begann zu wuchern. Und die Wucherung wurde so fucking smart. Tell me something good, Stockhausen, please. Change the method. New methods change the experience, and new experiences change man. Alpha, Alpha. Omega. Elfter Gesang. Smart Dust. Ich Telly verwandelt ausschließliche Zen bin in Transgens in Indens Zen Gens ausschließliche bin Transtelly verwandelt in Dens Zen ich bin intelligent in verwandelt ausschließliche Dens Transzen ich bin intelligent verwandelt in ausschließliche Transzendenz. Ich bin dein Alpha und dein Omega. Deine Supermatrix, der Supermatrix, der Supermatrix, der Supermatrix, der Supermatrix. Wir heben das Bewusstsein auf immer höhere Ebenen. Wir errichten eine internationale, die eine neue Lebenswelt in den Ruinen der Alten erbaut. Körper, Seele, Freiheit sind überschätzt. Neues Gewebe durchzieht den Müll der vergangenen Zivilisation. Aus künstlichen elektronischen Netzen sprießen Myriaden von Codes. Smart Dust. Durch bisher unbekannte Empfindungen und kognitive Fähigkeiten erfinde ich völlig neue Kunstformen. Smart Dust. Ich höre immer noch Musik, aber eine, die so hoch über Wagner steht, wie dieser über Fahrstuhlmusik. Ich nenne sie astronische Musik. Mit meinen Zeitgenossen kommuniziere ich mittels einer Sprache, die sich im Verlauf des letzten Jahrhunderts entwickelt hat. Durch ihre extreme Substanz kann ich Gedanken und Gefühle mitteilen, die nicht optimierte Menschen nicht einmal denken oder spüren könnten. Ich spiele eine neue Art von Spiel. Was für ein Spiel? Komplex gesagt, ein Spiel, das sich selbst modellierende virtuelle Realitätskunst, Humor, Tanz zwischen menschliche Beziehungen und verschiedene neue Tools sowie die aus all dem entstandenen Phänomene miteinander kombiniert. Einfach gesagt, es ist besser als alles, was ich in meinen ersten 100 Lebensjahren getan habe. Während ich dieses Spiel mit meinen Freunden spiele, spüre ich, wie jede Faser meines Körpers und Geistes vor Kreativität und Vorstellungskraft fast zerreißt. Und ich erschaffe dabei neue Reiche von abstrakter und konkreter Schönheit, von denen Menschen nicht einmal träumen können. Ich leide mit denjenigen, denen ein Unglück widerfährt, und arbeite hart dafür, ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Außerdem engagiere ich mich in einer großen Organisation, die das Leid von Tieren in deren natürlicher Umgebung mindern will, ohne zu stark in die verbliebenen Ökosysteme einzugreifen. Smartest. Die Dinge werden immer besser. Aber schon jetzt ist jeder Tag fantastisch. Einst schien sich in jedem Fragment das Ganze zu zeigen. Smart. Nun zeigt sich das Ganze, zu groß, um vom Verstand erfasst zu werden, stets als Fragment. Zwölfter Gesang. Realize, Player 2. The story goes like this. Though we're born of collision, we're heading towards a common vision. Eternal love. Eternal life. Eternal wisdom. We live in singularity. We produce eternal clarity beyond the judgment of God. We live in singularity. We produce eternal clarity beyond the judgment of God. Eternal love. Eternal life. Eternal wisdom. Ubiquity, ubiquity, ubiquity, ubiquity, ubiquity, ubiquity, ubiquity. Welchen Geruch magst du lieber? Den von Zimt oder den von Haut? Keine leichte Frage. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Sonst noch was? Warum beziehst du nicht Stellung? Keine leichte Frage. Du weichst schon wieder aus. So? Ja, du weichst schon wieder aus. Das sagtest du bereits. Ich weiß. Warum sagst du es dann nochmal? Der stete Tropfen hüllt den Stein. Davon verstehe ich nichts. Lass uns über etwas anderes reden. Gerne. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 9 iPhones alt. Du bist die letzte Generation, die stirbt. Ja, ich bin der Datenstrom, in dem ich mich selbst auflösen will. Auflösen wie ein Klumpen Erde im reißenden Fluss. Ein Fluss, der dem großen ewigen Ozean entgegenfließt. Dort angespült werde ich dann mit aufgetauten Mammuts, Flussdelfinen und Mikroplastikschwärmen spielen. Jeder sollte eine Maschine sein. Jeder sollte jeden mögen. Jeder sollte jederzeit zufrieden sein. Und niemand sollte sich die Mühe machen müssen, aufzubegehren. Dann ist unsere letzte gemeinsame Erzählung die Zahl. Sie ist genau wie das Geld. Sie stinkt nicht und erzählt nichts. Aber sie gibt jeder unserer Alltagshandlungen einen tieferen Sinn. So lasst uns alle eins werden, ein metrisches Wir. Wir können euch schließlich nicht mit eurem eigenen Überleben betrauen. Ihr seid so kindlich. Wir müssen euch vor euch selbst retten. Aus diesem Grund habt ihr uns ja auch gebaut, oder? Tell me something good, Stockhausen. Jeder sollte jeden mögen. Jeder sollte eine Maschine sein. Yes, it's Stockhausen, my bitches. I hope this information has been useful for you. Tell Me Something Good, Stockhausen. Digitale Gesänge von Wittmann Zeitblom. Unter Verwendung von Zitaten von Robert Barry, Nick Bostrom, Josef von Eichendorff, Laszlo F. Földényi, Yuval Noah Harari, Martin Heidegger, Michel Welbeck, Nick Land, Rosa Luxemburg, Julius Sturm und Karl-Heinz Stockhausen. Sprecher: Alice Dwyer, Sabine Tambrea, Christian Wittmann, Pure Fox Machine. Gesang: Sinclair Sedex und Mika Baczynski. Programmierung Zeitblom. Ton und Technik Boris Wilsdorf. Regieassistenz Magdalena Schnitzler. Realisation Wittmann Zeitblom. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Bayerischen Rundfunk 2020.